Herzlich willkommen zum Sunday Service. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück, gut erholt und habe eine ganze Menge neuer Musik für euch. In der Pipeline gibt es heute unter anderem Julia Holter, Travis ist dabei, dann das neue großartige Album von Franz Ferdinand, The Dodos sind mit am Start, Pond. Außer Island gibt es Musik von Hjeltalin, Washed Out und auch Ty Segall sind unter anderem die Künstler, die hier heute in der Sendung zu Gehör kommen werden. Rocket Number 9 hörten wir gerade eben mit dem Track Steel Drummer. Rocket Number 9 sind ein Brüderpärchen aus London. Einmal Tom, einmal Ben. Page heißen die beide. Tom spielt Schlagzeug, Ben ist an den Synthesizern zu hören und mehr Geräte brauchen die beiden nicht, um auf ihrem Debütalbum Me You, We You ziemlich eindrucksvolle Musik zu machen. Der Schlagzeuger Tom Page kennt auch Kieran Hebden und war mit dessen Band Fortet auch schon mal live auf Tour unterwegs. Und so ein bisschen in die Richtung geht es dann auch, nicht ganz elektronisch, sondern vielleicht dann wirklich ein bisschen analoger in diesem Fall. Weiter geht's hier beim Sunday Service mit Smith Westerns. Thank you. Smith Westerns waren das. Eine Band aus den USA, die mit Soft Will vor kurzem ihr neuestes Album veröffentlicht haben. Davon hörten wir den Track Glossed und es gibt darauf irgendwie ziemlich melodischen Indie-Rock, vielleicht auch eher Indie-Pop. Die Grenzen sind ja auch da manchmal etwas uneindeutig, was das betrifft. Großes Kino gibt es mit der Band Golden Suits. Die veröffentlichen ihr Debüt? Ich glaube fast nicht. Auf jeden Fall, bekannte Menschen sind dabei. Wer verrate ich gleich? Golden Suits heißt auch das Album hier und Swimming in 99, der erste Track, den wir von diesem Album hören. Thank you. Das war der Track Swimming in 99 von Golden Suits. Golden Suits, das ist Fred Nikolaus. Der kommt aus Brooklyn, New York und hat früher mal bei der Band Department of Eagles mitgemacht. Ein Projekt, wo er mit Daniel Rawson zusammen Musik machte. Daniel Rawson hat er dann mit Chris Taylor zusammen Grizzly Bear in New York auch gegründet. Und Department of Eagles haben 2008 ihr letztes Werk In Ear Park veröffentlicht. Großartige Platte, auch großartige Band sowieso. Was Fred Nikolaus in der Zwischenzeit gemacht hat, so ein bisschen um die Welt gereist, sich mit sich selbst beschäftigt und seiner Familiengeschichte und jetzt als Golden Suits sein erstes Solo-Projekt sozusagen hier vorgelegt. Genauso heißt auch das Album von ihm, dürfte wirklich das Debütalbum sein. Ich habe vorher noch nichts von ihm vernommen, außer von den Department of Eagles natürlich. Ja, und wird mitgemischt bei diesem Album als, bisschen als Hebamme. Natürlich sind Chris Taylor und Daniel Rawson von den Grizzly Bear mit dabei bei einigen Tracks an Unterstützung. Ansonsten aber wirklich ein Solo-Projekt von Fred Nikolaus. Von ihm hier noch der Track Under Your Wing. Gone are the white sails shining in the bay. Is the quiet that held us down all day? Please tell me you need me. Keep me where I am. Under your wing, under your wing, under your wing, under your wing, under your wing.

Sex to the Devil. Das waren Icky Blossoms, das Ganze vom gleichnamigen Album. Und das Ganze erscheint bei dem amerikanischen Label Saddle Creek, welches eigentlich vordergründig für Gitarrensounds bekannt ist. Hier auch mal den Ausflug macht in die Elektronik und auch so ein bisschen Space Age Sounds waren zu hören. Und mit dem African Space Program geht's weiter. Und zwar mit Res G and the African Space Program, so der Untertitel dieses Projektes. Und das Ganze trägt dann den Titel Back on the Planet. Res G ist wieder gelandet auf der Welt, hat seine Heimat in Los Angeles gefunden, kommt eigentlich aus dem DJ-Bereich, aber hat dann irgendwann die Leute von Brainfeeder kennengelernt und hier eine Platte aufgenommen. Wie gesagt, Back to the Planet heißt sie und die ist wirklich extrem strange. Ich habe mich hier wirklich mit Ohrenschmerzen durchhören müssen. Manchmal auch ein paar ganz amüsante Sachen dabei, aber die halten dann höchstens 10 Sekunden an und dann wird es auch schon wieder ziemlich merkwürdig. Hier kommt die G-Spot Connection von Res G. Jetzt hat's mir mich aus der Kurve rausgehauen. Könntest du eventuell mal bitte nach mir schauen? Ist immer noch der Sunday Service und das gerade eben war Milord, ein Track von Almut Klotz und Reverend Dabela. Almut Klotz, die Berliner Underground Diva, und Reverend Dabela, tanzianischer Vorzeigeflaneur, veröffentlichen diese Woche mit Lusty Lady Rhine ihr zweites, neuestes Album. Leider wird Almut Klotz die Veröffentlichung nicht mehr miterleben, denn sie ist vergangene Woche in der Nacht von dem 15. auf den 16. August gestorben. Ja, biografisches zu Almut Klotz. Sie starb im Alter von, ich glaube, 50 Jahre, wurde sie alt, wuchs im Badischen auf, zog Mitte der 80er nach West-Berlin, gründete dort dann Ende der 80er mit Christiane Rösinger und mit Fanny van Dan die großartigen Lassie Singers. Später dann auch das Plattenlabel Flittchen Records, betrieb die Flittchen Bar und den Popcore Berlin. Sie schrieb zusammen mit ihrem Ehemann Christian Reverend Dabela Prosa, machte zusammen mit ihm Musik und wie gesagt, jetzt kommt eigentlich genau in dieser Woche das neue Album raus, Lass die Lady rein, und ja, eine Woche vorher ist Christiane Rösinger, Almut Klotz, für diesen Versprecher, leider verstorben. Noch ein Track von eben diesem Album, eine Coverversion von Dalia Lavi, Oh, wann kommst du? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Für mich sieht der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Haus, jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dahin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Wenn du gehen willst, lass woran du glaubst, werde ich verstehen. Du kannst sagen, was du nie sagst, alles fragen, was du nie fragst. Du kannst träumen, wovon du gern träumst, kannst versäumen, was du gern versäumst. Wenn du treu sein willst, dann sei doch treu. Wenn du frei sein willst, dann bist du frei. Oh. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dahin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Wann kommst du? Dieser Schlagerklassiker im Original von Dalia Lavi, hier in einer wundervollen Indie-Version von Almut Klotz und Reverend Dabler. Almut Klotz, wie gesagt, vor einigen Tagen im Alter von 50 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Das Ganze ging ziemlich schnell und kam ziemlich plötzlich, sogar für den Herbst, noch eine Tour in Planung mit einigen Daten, die sogar schon fest waren. Und ja, jetzt erscheint das neue Album Lass die Lady rein, posthum sozusagen, zumindest für Almut Klotz, Reverend Dabler, ihr Ehemann ist der zweite Musiker hier im Bunde. Von den beiden ein weiterer Song, und zwar das Liebeslied. Ich möchte dich wiedersehen. Ich möchte wissen, was du machst. auch wenn es wirklich nichts mehr gibt. Worüber du noch lachst, ich mach für dich die kleinen Schweinereien. Zeig dir vorn mein nasses Messer und hinten mein kleines weiches Loch. Schau her, erinnerst du dich noch? Ich möchte dich wiedersehen. Ich möchte wissen, was du machst. Auch wenn es wirklich nichts mehr gibt, worüber du noch lachst. Mach für dich die kleine Schweinerei. Ich zeig dir vorn mein nasses Messer und hinten mein kleines weiches Loch. Schau her, erinnerst du dich noch? Das am Montagmorgen. Und das am Montagmorgen. Und das am Montagmorgen. All the hats of the world. Ganz ruhige, leise Stimme, die eigentlich nur noch am Flüstern ist hier und dann orchestral untermalt wird. Das war Julia Holter, eine Musikerin, ich glaube aus Kalifornien kommt sie. Die hat mit Loud City Song gerade eben ihr neuestes, drittes Album veröffentlicht. Wirklich teilweise sehr, sehr fragile, aber auch sehr, sehr schöne Soundgerüste gibt es hier zu hören. Track gerade eben hieß World. Nach so viel ruhiger Musik gibt es wieder mal Zeit für Krachiges hier beim Sunday Service. Pond sind da eine Band, die kommen aus Perth, Western Australia. Und wenn man irgendwie Perth hört und an Musik denkt, dann fallen einem irgendwie doch gleich Tame Impala ein. Und na klar, zwei Tame Impala Bandmitglieder sind auch bei Pond mit am Start. Das neueste Album von Pond trägt den Titel Hobo Rocket. Und hier rocken sie mit Whatever Happened to the Million Head Collide. Thank you. Whatever Happened to the Million Head Collide, das waren Pond aus Perth, Western Australia. Sicherlich auch ein bisschen ins mediale Fokus gerückt worden durch den Erfolg von Tame Impala, der anderen Band, wo diverse dieser Bandmitglieder mitspielen. Die Band gibt es seit 2008 und wie gesagt mit Hobo Rocket gerade ihre neueste Platte am Start. Hier ein weiterer Track von ihnen, Oh Dharma. When your love turns black,